im Kopf. Schwierigkeiten, Traurigkeit und eine Menge Arbeit, während ich mir das Fastfood in den Magen stopf. Ich hätte gerne eine Lösung und mehr Zeit, doch ich find sie nicht. Die Dinge gehen mir alle zu slow. Ich frag mich nach dem Jetzt und Wo. Doch alles liegt jetzt vor mir. Soll ich's lassen, soll ich's nutzen? Alle werden stutzen, wenn es weitergeht. Auf diesem guten Weg, auf diesem guten Weg. Alle sind verwundert, wenn ich vorwärts dreh. Und ich weiß genau, dass ich nicht im Kreis geh. Ein langer Weg steht bevor. Alles geht mir zu fast. Ich stell mir mein Leben anders vor. Ich frag mich, was ich glaube, während ich die Groovebox abstaube. Ich glaub an den, der das A und O ist. Ohne es zu sagen, weiß ich, dass ihr's alle wisst. Und wenn nicht, dann frag mich, wie es weitergeht auf diesem guten Weg. Der Tag naht, an dem alles vorbei ist. Wir geben uns Mühe und machen alles richtig. Ich warte auf den Augenblick, dann werde ich sagen, so sei es. Und wenn wir fallen, ist auch nicht so wichtig. Das Leben ist hart genug und ich brauch ihn nicht mehr, den ganzen Unfug. Und eigentlich ist alles nicht so schwer, doch es nervt mich an so sehr. Der Tag naht, an dem alles vorbei ist. Wir geben uns Mühe und machen alles richtig. Ich warte auf den Augenblick, dann werde ich sagen, so sei es. Und wenn wir fallen, ist auch nicht so wichtig. Das Leben ist hart genug und ich brauch ihn nicht mehr, den ganzen Unfug. Und eigentlich ist es alles nicht so schwer, doch es nervt mich an so sehr. Der Tag naht, an dem alles vorbei ist. Wir geben uns Mühe und machen alles richtig. Ich warte auf den Augenblick, dann werde ich sagen, so sei es. Und wenn wir fallen, ist auch nicht so wichtig. Das Leben ist hart genug und ich brauch ihn nicht mehr, den ganzen Unfug. Und eigentlich ist alles nicht so schwer, doch es nervt mich an so sehr. Bessere Zeiten sehen.